nation. Rules the nation. Rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Hier sind Adrian Bahne und Franz Hahnemann für Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Normalerweise begrüßen wir euch an dieser Stelle live aus dem Studio, doch keiner von uns beiden ist heute hier. Wir sind nämlich auf Dienstreise exklusiv für euch. Mich verschlägt's heute nach Lingen ins Emsland. Dort ist die Blumentopf-Tour zu Gast, Vorgruppe 4:1 und danach der Main Act Blumentopf. Ich werde die Jungs auch vor das Mikrofon holen, davon gibt's dann mehr zu hören in 2 Wochen. Sozusagen in einem Monat hört ihr dann ein Interview, hoffentlich mit Sensational und Spectre, den Wirtsound-Leuten aus New York, denn die sind gerade auf Europa-Tournee zusammen mit dem japanischen Beatbastler Kuhai. Und in Deutschland gibt es nur 2 Konzerte, deswegen muss auch ich verreisen, und zwar nach Leipzig. Okay, deswegen heute für euch ein Mix und kein Gelaber. Am Ende hört ihr uns nochmal kurz. Aber was hören wir jetzt? Wir hören einen exklusiv für uns aufgenommenen Techno-Mix von DJ Rumbus aus Joensuu in Finnland. Thank you. Ooh. Ihr hört Radio Ostfriesland, die Sendung heißt Coast to Coast, im Mix DJ Rumbus aus Finnland, der eigentlich mehr vom Drum and Bass und Jungle kommt, aber vor einiger Zeit seine Begeisterung für Techno entdeckt hat. Für eine komplette Playlist dieses Sets checkt unsere Website www.coastradio.de. Nachdem sich ja Coast to Coast heute mal in einem ungewöhnlichen Gewand präsentiert hat, gibt es nächste Woche wieder ein paar gewöhnlichere Sachen aufs Ohr oder auf die Ohren. Wir stellen euch vor das Album von Roger Reckless, das im Dezember erscheinen wird. Wir hören schon mal exklusiv rein. Dazu dann höchstwahrscheinlich das Interview von 4:1. Und je nachdem, wie sich zeitlich ausgeht, reden wir noch über den Film Adil geht, der jetzt auf DVD erschienen ist und Optik Records hat den Soundtrack dazu gemacht. Des Weiteren gibt es afrikanische Musik von Toumani Diabaté's Symmetric Orchestra, der sehr schön traditionelle afrikanische Musik mit modernen Dance-Rhythmen fusioniert. Und auch noch was weiteres aus Finnland, nämlich schönen Drum-Bass aus Finnland vom Produzenten Fanu. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Ja, Adrian Bahner und Franz Hahnemann waren für euch am Mikrofon am Anfang und am Ende der Sendung. Dazwischen DJ Rumbus an den Decks. Macht's gut. Peace. Respekt an Rumbus hier. Ne? So. So, da sind wir wieder miteinander. Ja, es vibriert tatsächlich. Es ist ein tolles an und es kommt bei Ihnen wahnsinnig an. Jeder will es haben und Sie können den Motor auch rausnehmen und damit eben auch an andere Stellen gehen, die wo Sie sich wohlfühlen sollen. Okay? Also 5 Minuten Wartezeit jetzt für unser Herzchen. Artikelnummer. The only real dope